Bovary wagte sich währenddessen nicht aus dem Haus. Er saß unten in der Stube am kalten Kamin, das Kinn auf der Brust, die Hände gefaltet, der Blick starr. »So ein Missgeschick«, dachte er, »so eine Enttäuschung.« Er hatte doch alle nur denkbaren Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Das Schicksal hatte sich eingemischt. Gleich viel. Sollte Hippolyte sterben? Später. Dann hätte er ihn umgebracht. Und außerdem, was konnte er sagen bei seinen kranken Besuchen, wenn man ihn fragte? Vielleicht hatte er doch irgendeinen Fehler gemacht. Er überlegte, fand nichts. Auch die berühmtesten Chirurgen machten Fehler. Aber genau das würde ihm keiner glauben. Im Gegenteil, man würde lachen und lästern. Es würde sich herumsprechen bis nach Forges, bis nach Neufchâtel, bis nach Rouen, überall. Wer weiß, vielleicht würden Kollegen etwas gegen ihn schreiben. Eine Polemik war schnell entfacht und er müsste in Zeitungen antworten. Hippolyte konnte ihn sogar verklagen. Er sah sich entehrt, ruiniert, verloren. Und seine von unzähligen Hypothesen bestürmte Fantasie schwankte zwischen ihnen wie ein leeres Fass, das hinaustreibt ins Meer und auf den Wogen tänzelt. Emma gegenüber betrachtete ihn. Sie nahm keinen Anteil an seiner Demütigung. Sie litt unter einer ganz anderen. Warum hatte sie sich eingebildet, ein solcher Mann könne etwas taugen? Als hätte sie nicht schon 20-mal seine Mittelmäßigkeit erlebt, bis zum Überdruss. Charles ging im Zimmer hin und her. Seine Stiefel knarrten auf dem Holz. »Setz dich«, sagte sie, »du machst mich verrückt.« Er setzte sich. Wie hatte sie es fertiggebracht, sie, die so gescheit war, sich noch einmal zu täuschen? Aus welcher verhängnisvollen Sucht hatte sie ihr Leben in ständiger Aufopferung verpfuscht? Alles kam ihr wieder in den Sinn. Ihre Gier nach Luxus, die Entbehrungen ihrer Seele, die Erbärmlichkeiten der Ehe, des Hausstands, ihre Träume, in den Schmutz gefallen wie verletzte Schwalben, alles, was sie ersehnt, alles, worauf sie verzichtet hat, alles, was sie hätte erreichen können. Und warum? Warum? Mitten in der Stille, die das Dorf erfüllte, drang ein gellender Schrei durch die Luft. Bovary wurde blass, nahe einer Ohnmacht. Sie runzelte nervös die Stirn und grübelte weiter. Ja, alles nur seinetwegen. Für dieses Wesen, diesen Mann, der nichts begriff, der nichts spürte. Denn er stand da, seelenruhig, und ahnte nicht einmal, dass die Lächerlichkeit seines Namens sie fortan genauso beschmutzen würde wie ihn. Sie hatte sich Mühe gegeben, ihn zu lieben, und sie hatte unter Tränen bereut, dass sie einem anderen nachgegeben hatte. »Vielleicht war es doch ein Valgus«, rief plötzlich Bovary, der sinnierte. Beim unerwarteten Klang dieses Satzes, der auf ihre Gedanken prallte wie eine Bleikugel auf einen Silberteller, zuckte Emma zusammen und hob den Kopf, um zu erraten, was er meinte. Und sie musterten sich stumm, fast erstaunt, jemanden zu sehen, so fern waren sie in ihrem Fühlen voneinander. Charles betrachtete sie mit den glasigen Augen eines Betrunkenen, und lauschte zugleich völlig reglos den letzten Schreien des Amputierten, die in langgezogenen Modulationen aufeinander folgten, unterbrochen von schrillen Lauten wie das ferne Heulen eines Tiers, das man absticht. Emma biss sich auf die bleichen Lippen, und während sie zwischen den Fingern ein Stückchen von dem Korallenstock drehte, das sie abgebrochen hatte, heftete sie auf Charles ihre flammenden, durchbohrenden Blicke, wie zwei feurige Pfeile, bereit zum Schuss. Alles an ihm reizte sie jetzt, sein Gesicht, sein Aufzug, was er nicht sagte, seine ganze Person, kurzum, sein Dasein. Sie bereute ihre einstige Tugend wie ein Verbrechen, und was noch davon übrig war, zerbrach unter den wilden Hieben ihres Stolzes. Sie berauschte sich an allen bösen Sarkasmen des triumphierenden Ehebruchs. Der Gedanke an ihren Liebhaber überkam sie mit schwindelerregender Verlockung. Sie stürzte sich hinein mit ganzer Seele, hingetrieben zu diesem Bild durch neue Leidenschaft. Und Charles war so losgelöst von ihrem Leben, so abwesend auf immer und ewig, so unmöglich und ausgelöscht, als müsse er sterben und läge vor ihren Augen im Todeskampf. Schritte waren zu hören auf dem Trottoir. Charles spähte hinaus. Und durch die herabgelassene Jalousie sah er neben der Markthalle in der prallen Sonne Dr. Canivet, der sich mit seinem Tuch die Stirn wischte. Homais hinter ihm trug in der Hand einen großen roten Kasten, und alle beide gingen in Richtung Apotheke. Übermannt von jäher Zärtlichkeit und Entmutigung, drehte Charles sich zu seiner Frau und sagte: »Gib mir einen Kuss, meine Gute.« »Lass mich«, erwiderte sie, rot vor Wut. »Was hast du? Was hast du?« stammelte er verdattert. »Beruhige dich, fass dich. Du weißt ja, dass ich dich liebe. Komm.« »Jetzt reicht's«, schrie sie mit furchtbarer Miene. Dann lief Emma aus der Stube und warf die Tür so kräftig ins Schloss, dass von der Wand das Barometer herabfiel und am Boden zersprang. Charles sank in seinen Armstuhl, verstört, und überlegte, was mit ihr sein mochte, dachte an ein Nervenleiden, weinte, und zugleich spürte er dunkel um sich her etwas Verhängnisvolles und Unbegreifliches. Als Rodolphe am Abend in den Garten kam, erwartete ihn seine Geliebte bereits unten an der Treppe, auf der ersten Stufe. Sie umarmten einander, und jeglicher Groll schmolz dahin wie Schnee in der Hitze dieses Kusses. Sie fingen wieder an, sich zu lieben. Oft sogar mitten am Tag schrieb Emma ihm plötzlich. Dann winkte sie durchs Fenster Justin herbei, der rasch seinen Schurz aufknüpfte und nach La Huchette eilte. Rodolphe kam. Sie musste ihm sagen, dass sie sich langweilte, dass ihr Mann widerlich war und ihr Leben grauenvoll. »Was soll ich dagegen tun?« rief er eines Tages ungehalten. »Ah, wenn du nur wolltest!« Sie saß am Boden zwischen seinen Knien, das Haar aufgelöst, der Blick abwesend. »Wie denn?« fragte Rodolphe. Sie seufzte. »Wir könnten fortgehen. Irgendwohin.« »Du bist wirklich verrückt«, sagte er lachend. »Ist das die Möglichkeit?« Sie kam wieder darauf zurück. Er schien nichts zu begreifen und lenkte das Gespräch in andere Bahnen. Was er nicht begriff, war diese ganze Aufregung bei einem so einfachen Fall wie der Liebe. Sie hatte einen Grund, eine Ursache und etwas wie eine Triebkraft für ihre Anhänglichkeit. Diese Zuneigung nämlich wuchs Tag für Tag mit dem Widerwillen gegen den Ehemann. Je mehr sie sich dem einen hingab, desto mehr verabscheute sie den anderen. Nie fand sie Charles so unangenehm, seine Finger so derb, seinen Geist so schwerfällig, seine Manieren so plump, wie nach ihren Rendezvous mit Rodolphe, wenn sie ihn wieder sah. Während sie dann die tugendreiche Gattin spielte, geriet sie in Verzückung bei dem Gedanken an diesen Kopf, dessen schwarzes Haar sich um die sonnengebräunte Stirn lockte, an diese so kräftige und zugleich so elegante Gestalt, kurzum an diesen Mann, der so viel Erfahrung besaß in Verstandesdingen, so viel Glut im Begehren. Für ihn feilte sie ihre Fingernägel mit der Sorgfalt eines Ziselierers, und für ihn war niemals genug Cold Cream auf ihrer Haut, niemals genug Patchouli in ihren Taschentüchern. Sie behängte sich mit Armspangen, Ringen, Halsbändern. Wenn er kommen sollte, füllte sie ihre beiden großen Vasen aus blauem Glas mit Rosen und schmückte ihr Zimmer und sich selbst wie eine Kurtisane, die einen Prinzen erwartet. Ihre Dienerin musste ständig Wäsche waschen, und den ganzen Tag kam Félicité nicht aus der Küche, wo der kleine Justin ihr häufig Gesellschaft leistete und beim Arbeiten zusah. Den Ellbogen auf dem langen Brett, wo sie bügelte, betrachtete er gierig all diesen Frauenkram, der ihn umgab. Unterröcke aus geköpertem Barchent, Fichus, Spitzenkragen und Negligé, Beinkleider weit an den Hüften und nach unten hin schmal. »Wozu ist das gut?« fragte der junge Bursche und fuhr mit der Hand über die Krinoline oder die Häkchen. »Hast du bisher nichts zu sehen bekommen?« lachte Félicité, »als würde deine Chefin, Madame Homais, nicht die gleichen Dinger tragen.« »Ach ja, natürlich, Madame Homais.« Und versonnen setzte er hinzu, »ist sie eine Dame so wie Madame?« Doch Félicité wurde es lästig, dass er um sie herumschlich. Sie war 6 Jahre älter und Theodore, Monsieur Guillaumins Diener, fing an, ihr den Hof zu machen. »Lass mich in Ruhe«, sagte sie und griff nach dem Topf mit der Stärke. »Geh lieber Mandeln zerstampfen. Ständig schnüffelst du bei den Frauen rum. Damit hast du noch Zeit, lumpiger Lausbub, bis dir Flaum sprießt am Kinn. Oh, bitte nicht böse werden. Ich will ihnen auch ihre Stiefelchen putzen.« Und sofort schnappte er sich vom Kaminsims Emmas Schuhe, verkrustet mit Dreck, dem Dreck der Rendezvous, der zwischen seinen Fingern als Staub herniederfiel und den er langsam emporsteigen sah in einem Sonnenstrahl. »Du hast wohl Angst, sie zu verderben«, sagte die Köchin, die selber beim Reinigen keine großen Umstände machte, weil Madame, wenn der Stoff nicht mehr so schön war, sie ihr überließ. Emma hatte unzählige in ihrem Schrank und verluderte sie nacheinander, ohne dass Charles sich jemals die leiseste Bemerkung erlaubte. Und so berappte er auch die 300 Francs für ein Holzbein, denn sie hielt es für geziemend, Hippolyt eins zu schenken. Der Stumpf war mit Kork überzogen und es hatte Federgelenke, eine komplizierte Mechanik, die verborgen lag unter einer schwarzen Hose und in einem Lackstiefel endete. Doch Hippolyt getraute sich nicht, ein so schönes Bein Tag ein Tag aus zu benutzen, und er bat Madame Bovary, ihm ein anderes, bequemeres zu verschaffen. Der Arzt beglich selbstverständlich die Kosten auch dieser Anschaffung. Der Stallbursche konnte nach und nach wieder seine Arbeit verrichten. Man sah ihn wie einst im Dorf umherlaufen, und wenn Charles von Weitem auf den Pflastersteinen das harte Klopfen seines Knüppels hörte, nahm er geschwind einen anderen Weg. Monsieur Lheureux, der Händler, hatte sich um die Bestellung gekümmert. Das bot ihm Gelegenheit, Emma zu besuchen. Er plauderte mit ihr über neue Lieferungen aus Paris, über tausenderlei Krimskrams für Frauen, zeigte sich äußerst entgegenkommend und verlangte nie Geld. Emma ergab sich der Leichtigkeit, all ihre Launen zu befriedigen. Einmal wollte sie als Geschenk für Rodolphe eine besonders schöne Reitpeitsche aus einem Schirmladen in Rouen. Monsieur Lheureux legte sie ihr eine Woche später auf den Tisch. Doch am Tag darauf erschien er bei ihr mit einer Rechnung über 270 Francs, nicht mitgezählt die Centime. Emma kam in große Verlegenheit. Alle Schreibtischladen waren leer. Sie schuldete Lestiboudois mehr als 14 Tage, der Dienstmarkt 2 Vierteljahre, dazu noch viel anderes, und Bovary erwartete ungeduldig das Honorar von Monsieur de Roseret, der jährlich um St. Peter zu bezahlen pflegte. Es gelang ihr fürs erste Lheureux abzuwimmeln. Schließlich verlor er die Geduld. Man stelle Forderungen an ihn. Er sitze auf zu vielen Außenständen, und wenn nicht einiges wieder hereinkomme, sei er gezwungen, sich alle Waren zurückzuholen, die sie habe. »Na, dann holen Sie doch alles zurück«, sagte Emma. »Oh, das war nicht ernst gemeint«, erwiderte er. »Bloß um die Reitpeitsche ist es mir leid. Ach ja, ich werde Monsieur darauf ansprechen.« »Nein, nein«, rief sie. »Ah, jetzt habe ich dich«, dachte Lheureux. Und seiner Entdeckung gewiss ging er fort, halblaut vor sich hin murmelnd mit seinem üblichen Zischeln. »Schon gut, wir werden sehen, wir werden sehen.« Sie grübelte, was ihr aus der Klemme helfen könnte. Da trat die Köchin herein und legte ein blaues Papierröllchen auf den Kamin. »Von Monsieur de Roseret.« Emma stürzte hin, öffnete. Darin waren 15 Napoleon d'Or. Die Summe reichte. Sie hörte Charles auf der Treppe, sie warf das Gold in die Lade und zog den Schlüssel ab. 3 Tage später kam Lheureux wieder. »Ich hätte Ihnen ein Arrangement zu unterbreiten«, sagte er. »Vielleicht möchten Sie anstatt des vereinbarten Betrags lieber...« »Hier ist er«, rief sie und zählte ihm 14 Napoleon d'Or in die Hand. Der Händler war sprachlos. Um seine Enttäuschung zu verbergen, erging er sich in Entschuldigungen und dienstfertigen Angeboten, die Emma allesamt ausschlug. Hinterher stand sie noch eine Weile da und betastete in ihrer Schürzentasche die beiden 100 Sou-Münzen, die er ihr herausgegeben hatte. Sie nahm sich vor, sparsam zu sein. Dann konnte sie das Geld später einmal... »Ach was«, dachte sie, »er wird nicht dran denken.« Außer der Reitpeitsche mit Vermeil-Knauf hatte Rodolphe ein Siegel bekommen. Eingraviert trug es den Spruch »Amor nel cor«, darüber hinaus eine Schärpe für ein Halstuch und schließlich ein Zigarrenetui, ganz ähnlich dem des Vicomte, welches Charles einst von der Straße aufgelesen hatte und Emma immer noch verwahrte. Ihn aber beschämten diese Geschenke. Er wies das eine oder andere zurück, sie drängte, und am Ende gehorchte Rodolphe, fand sie tyrannisch und allzu besitzergreifend. Zudem hatte sie wunderliche Einfälle. »Schlag Mitternacht«, sagte sie, »denk an mich.« Und wenn er sein Vergessen eingestand, wurde er mit Vorwürfen überschüttet und stets endeten sie auf das ewig gleiche Wort. »Liebst du mich?« »Ja, sicher, ich liebe dich«, antwortete er. »Sehr?« »Natürlich. Du hast nie eine andere geliebt, hm?« »Glaubst du vielleicht, du hättest mir die Jungfräulichkeit geraubt?« rief er lachend. Emma weinte und er gab sich Mühe, sie zu trösten, verzierte seine Beteuerung mit Witzelei. »Ach, es ist ja nur, weil ich dich liebe«, begann sie von neuem. »Ich liebe dich so sehr, dass ich nicht leben kann ohne dich, weißt du. Manchmal habe ich so unbändiges Verlangen, dich wiederzusehen, dass mich die Raserei der Liebe schier zerreißt. Ich frage mich, wo ist er? Vielleicht spricht er mit anderen Frauen. Sie lächeln, er tritt näher. Oh nein, keine gefällt dir, nicht wahr? Es gibt schönere. Ich aber, ich verstehe besser zu lieben. Ich bin deine Magd und deine Konkubine. Du bist mein König, mein Abgott. Du bist gut. Du bist schön, du bist gescheit, du bist stark.« Er hatte derlei Dinge schon so oft gehört, sie dünkten ihn nichts Besonderes. Emma war wie alle Mätressen. Und der Reiz des Neuen, der langsam abfiel wie ein Kleid, entblößte die ewige Monotonie der Leidenschaft, welche stets die gleichen Formen hat und die gleiche Sprache. Er war außerstande, dieser erfahrene Mann, die Andersartigkeit der Gefühle zu erkennen unter der Gleichartigkeit der Sätze. Weil käufliche oder liederliche Lippen ihm dieselben Worte zugeflüstert hatten, glaubte er nur mäßig an die Unschuld dieser hier. Da musste man wohl Abstriche machen, dachte er. Übersteigerte Reden verbergen oft mittelmäßige Gefühle. Als ergieße eine übervolle Seele sich nicht zuweilen in leeren Bildern, denn niemand kann seine Bedürfnisse oder seine Vorstellungen oder seine Schmerzen jemals angemessen ausdrücken. Und die menschliche Sprache ist wie ein gesprungener Kessel, auf dem wir Melodien für Tanzbären trommeln. Erweichen möchten wir eigentlich die Sterne. Doch mit der kritischen Überlegenheit eines Menschen, der sich bei ganz gleich welcher Verpflichtung sehr zurückhält, hatte Rodolphe in dieser Liebe andere Freuden entdeckt, die er genießen konnte. Er hielt jedes Zartgefühl für lästig. Er behandelte sie rücksichtslos. Er machte aus ihr etwas Biegsames und Verderbtes. Es war eine Art blödsinniger Anhänglichkeit, voller Bewunderung für ihn, voller Lust für sie. Ein seliges Glück, das sie einlullte. Und ihre Seele sank hinab in diese Trunkenheit und ersoff, verschrumpelt wie der Herzog von Clarence in seinem Fass Malvasia. Allein durch ihre Liebesgewohnheiten änderte sich Madame Bovarys Verhalten. Ihre Blicke wurden kühner, ihre Reden freier. Sie trieb die Ungehörigkeit so weit, an Monsieur Rodolphs Seite umherzuspazieren, eine Zigarette im Mund, als wolle sie alle Welt herausfordern. Wer zuletzt noch gezweifelt hatte, zweifelte nicht länger, als man sie eines Tages aus der Hirondelle steigen sah, die Taille umschmiegt von einer Weste in Herrenfassung. Und die alte Madame Bovary, die sich nach einer furchtbaren Szene mit ihrem Mann zum Sohn geflüchtet hatte, war kaum weniger entrüstet als die anderen Bürgersfrauen. Noch weitere Dinge missfielen ihr. Zunächst einmal hatte Charles auf ihre Ratschläge hinsichtlich des Romanverbots nicht gehört. Dann missfielen ihr die Manieren im Haus. Sie erlaubte sich Bemerkungen und es gab Streit, einmal vor allem wegen Félicité. Die alte Madame Bovary hatte sie am Vorabend auf dem Flur in Begleitung eines Mannes überrascht, eines Mannes mit dunkler Fräse, so um die 40, und beim Geräusch ihrer Schritte war er schnell durch die Küche entwischt. Da musste Emma lachen. Die gute Frau jedoch ereiferte sich und verkündete, falls man Sittsamkeit nicht geringschätze, müsse man über die seiner Dienstboten wachen. »In was für einer Welt leben Sie?« sagte die Schwiegertochter mit so frechem Blick, dass Madame Bovary fragte, ob sie nicht vielleicht in eigener Sache spreche. »Hinaus!« schrie die junge Frau und sprang hoch. »Emma! Mama!« rief Charles, um Versöhnung bemüht. Doch alle beide waren fortgerannt in ihrem Zorn. Emma sagte nur immer wieder aufstampfend, »Ah, keine Lebensart, diese Bäuerin!« Er lief zu seiner Mutter. Sie war außer aller Fassung. Sie stammelte, »So eine unverschämte Person, so ein flatterhaftes Ding, wenn nicht schlimmer!« Und sie wollte auf der Stelle abreisen, falls die andere sich nicht bei ihr entschuldige. Charles begab sich also nochmals zu seiner Frau und beschwor sie, nachzugeben. Er fiel auf die Knie. Sie antwortete schließlich, »Gut, ich gehe.« Wahrhaftig streckte sie ihrer Schwiegermutter würdevoll wie eine Marquise die Hand entgegen und sagte, »Verzeihen Sie, Madame.« Wieder oben in ihrem Zimmer warf Emma sich bäuchlings aufs Bett und sie weinte wie ein Kind, den Kopf ins Kissen gewühlt.